Erster, wenn ihr das Land teilt, gebt Gott einen Teil. Dieser Teil ist heilig. Er ist sehr groß. Zweiter, ein kleiner Teil davon ist für den Tempel. Er ist quadratisch. Um den Tempel ist freier Platz. Drittem, ist ein großes Stück Land ab. Dort steht der heilige Tempel. Vierter, dieses Land ist für die Priester. Sie arbeiten für Gott im Tempel. Sie wohnen dort. Fünfter, ein anderes Stück Land ist für die Leviten. Sie helfen im Tempel. Sie haben dort 20 Städte. Sechster, ein Teil vom Land gehört der Stadt. Alle Menschen in Israel dürfen es nutzen. Siebter, der Anführer bekommt auch Land. Sein Land liegt neben dem heiligen Teil. Es geht von Westen nach Osten. Achter, das ist sein Land in Israel. Die Anführer sollen das Volk nicht mehr quälen. Sie geben den Rest den Stämmen. Neunter, Gott sagt, hört auf mit der Gewalt. Seid gut und gerecht. Stehlt nicht von meinem Volk. Zehnter, benutzt richtige Wagen. Eure Maße müssen stimmen. Elfter, alle Maße für Mehl und Öl sind gleich. Sie passen zum großen Maß. Zwölfter, auch das Geld muss richtig sein. Ein Geldstück hat einen festen Wert. Dreizehnter, das ist die Gabe für Gott, ein Teil vom Weizen. Und ein Teil von der Gerste. Vierzehnter, auch vom Öl müsst ihr einen Teil geben. 10 Maße Öl sind ein großes Maß. 15. gibt auch ein Schaf von 200 Tieren. Das ist für die Opfer für Gott. 16. alle Menschen in Israel geben diese Gaben. Sie geben sie dem Anführer. 17. der Anführer gibt die Opfer bei den Festen. Er bringt Tiere und Brot zu Gott. Das macht das Volk rein. 18. Gott sagt, am ersten Tag im Jahr opfert ein Tier. So wird der Tempel wieder rein. 19. der Priester nimmt das Blut vom Tier. Er streicht es an die Türen vom Tempel. 20. macht das Gleiche im 7. Monat. Das ist für Menschen, die Fehler machen. So bleibt der Tempel rein. 21. am 14. Tag feiert ihr das Passafest. Es dauert 7 Tage lang. Esst Brot ohne Hefe. 22. der Anführer gibt an diesem Tag ein Tier. Das ist ein Opfer für seine Sünden. 23. er gibt 7 Tage lang viele Tiere für Gott. Jeden Tag opfert er 7 Stiere und Widder. 24. er gibt auch Mehl und Öl dazu. Zu jedem Tier gehört ein Maß Mehl. 25. im 7. Monat feiert ihr wieder ein Fest. Es dauert auch 7 Tage lang. Gebt die gleichen Opfer.